Im Niemandsland ist alles anders. Mikrofontest 2, 1, 3, 4. Wir sind wieder mal live dabei. Hier zwei sind mit dem Mund am Mikro und einer Hand. Dreht und dreht und dreht den Rhythmus an. Drei Takte lang war der Gesang schon im Programm. Und vier sind wir, der pure Geschmack mit der Trompete von Tattoo. Hörst du dem Rap zu? Nun spielt Joe sein Instrument im Flow. Das er bedient, ist der 12C. Naja, der ist ziemlich schwer, zum Tragen braucht er einen Chair. Gen, den kann ich hier nicht nennen. Lass mich lieber gleich zum Mixer übergehen. Wie er den Mixer spielt, ist sensationell. Das war PHIL und ich verabschiede mich nur schnell. 1, 2, 3. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 36. Teil. Julian Gorkin. No pasarán. Pasaremos. Der spanische Sozialist Julian Gorkin gehörte zum Führungsgremium der PUM. Er war Chefredakteur des Parteiblatts La Batalla. Wie Andrés Nin war Gorkin anfänglich Kommunist gewesen, hatte sich aber nach längerem Aufenthalt in der Sowjetunion vom Stalinismus losgesagt. Bei der Säuberung in Spanien wurde er 1938 im berüchtigten PUM-Prozess von Barcelona zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. In seinem Buch Stalins langer Arm schildert er seine Verhaftung. Gefangener des NKWD. Am Morgen des 16. Juni hielt das Exekutivkomitee der PUM im Maurin-Institut, dem ehemaligen Palast der Vizekönigin, seine tägliche Sitzung ab. Anwesend waren Nin, Andrade, Gironella, Pedro Bonet, Jordi Arquer, Solano und ich. Wir sprachen darüber, ob ich am Prozess teilnehmen solle, der gegen mich als Chefredakteur der Batalla angestrengt war. Wir befürworteten eine Teilnahme, weil sie Gelegenheit böte, die stalinistischen Verleumdungen zu zerstören und die Wahrheit über die Mai-Tage zu sagen. Die kommunistischen Blätter forderten meine Todesstrafe, aber ich wollte den Nachweis erbringen, dass Spanien noch nicht Russland war und das Volk sich noch durchsetzen konnte. Wir beendeten gerade unsere Sitzung, als plötzlich Polizei ankam und Nin verhaftete. Wie durch ein Wunder waren Andrade und die anderen bereits fort, während ich in den zweiten Stock gegangen war. Vom Fenster sah ich Nin zwischen Polizisten in Zivil hinausgehen. Ich ahnte nicht, dass ich ihn zum letzten Mal sah. Ich blieb bei Maurins Bruder und dort hat uns die Polizei in der Nacht verhaftet. Die Abteilungen der Polizeidirektion, wohin man uns bringt, sind voller Polizisten. Es ist eine Nacht emsiger Jagd. Alle Kräfte sind eingesetzt. Man führt mich in den Keller, Zelle Nummer 1, dem Eingang gegenüber. Dort sind zwei Unbekannte, die sich bald vorstellen. Der eine war Politkommissar der CND-Division an der Huesca-Front, der andere war ein deutscher Anarchist. Sie sagen mir, dass die Kerker voller PUM-Anhänger seien, darunter José Escuder, den ich beim Gang zur Toilette bemerkte. Auch David Rey ist da. Haben Sie ihn also ebenfalls verhaftet? Er ist einer der besten Parteimitglieder. Als alter CNT-Kämpfer verbrachte er mehrere Jahre in den Gefängnissen der Monarchie. Rasch sagt er mir, »Sie haben Andres Nin erschossen!« »Das ist nicht möglich!« »Du wirst sehen! Hier ist Sprechen verboten!« schreit ein Posten. Ich gehe in den Kerker zurück. David Reys Worte hämmern in meinem Schädel. »Sie haben Andres Nin erschossen!« »Woher weiß er das?« »Ein ernsthafter und ausgeglichener Mann, von allen geachtet und im Allgemeinen gut informiert.« David Rey spricht niemals leicht hin. Wie betäubt werfe ich mich auf die Bank. So viele Menschen, für die wir Zuneigung empfanden, sind schon gefallen. Aber Nin war für mich, für uns alle, ein besonderer Fall. Nin besaß die besten menschlichen Eigenschaften. Er war gut, offen, loyal. Er kannte weder einen höheren noch einen niederen Menschen. Fest in seiner Überzeugung verstand er zuzuhören. Und wenn er einen ideologischen oder politischen Unsinn vernahm, lachte er aus ganzem Herzen. Sehr früh am Morgen, vielleicht 5 Uhr, höre ich meinen Namen rufen und die Namen von Andrade, Bonnet und Escuder. Eilig mache ich mich fertig. Vor der Polizeidirektion stehen 5 Autos. In jedes muss einer von uns mit 3 Polizisten und dem Fahrer. In den letzten Wagen sehe ich 3 Männer steigen, offensichtlich Ausländer. Ich glaube, die beiden Typen wiederzuerkennen. NKWD-Agenten. Die Wagen fahren ab. Die wundervolle Plaza de Catalunya überquerend, sage ich mir, »Lebe wohl, ich werde dich gewiss nicht mehr wiedersehen.« Die Wagen biegen nach links durch die Diagonale. Zweifellos bringt man uns in den Wald von Ordal. Das ist ein sehr geeigneter Ort für einen Massenmord. Eine unbestimmte Angst überfällt mich. Vielleicht erlebe ich jetzt meine letzten Minuten. In diesem Augenblick dreht sich der vorn sitzende Polizist zu einem seiner Kollegen um und sagt, »Man hat mir Mandelmilch empfohlen.« Mein Herz schöpft Hoffnung. »Man bringt uns nach Valencia.« Wie viel Mandelmilch habe ich in jener Stadt meiner ersten Kämpfe getrunken? Orchata. In meinem Mund spüre ich den Geschmack dieses Erfrischungsgetränks, weiß wie Milch, das die Valencianer so schätzen. Der Polizist zu meiner Rechten fragt mich, »Sie sind doch Valencianer, nicht wahr?« »Ja, ich stamme aus der Provinz Valencia.« »Ich kenne Sie. Ich habe Sie auf mehreren Kundgebungen sprechen hören. Nie hätte ich geglaubt, dass ich Sie so wegführen müsste.« Sein Ton ist freundlich, fast freundschaftlich. Er ist Katalane. Von Neuem fragt er mich, »Tun die Fesseln weh?« »Etwas, aber was mir wirklich weh tut, ist, dass Sie sie mir angelegt haben.« »Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Menschen wie Sie abführe.« »Ah, die Politik. Täglich mehr ekeln mich gewisse Dinge an.« Der Polizist neben dem Fahrer wendet sich um und sagt zu ihm, »Lockere ein wenig die Fesseln.« Endlich Valencia. Man bringt uns zur allgemeinen Sicherheitsdirektion. Die Polizisten, die mit mir waren, schließen die Fesseln und wünschen mir Glück. Durchsuchung, Identitätskontrolle, dann ist jeder von uns in einer kleinen Zelle mit Holzbank eingeschlossen, völlig isoliert. Wie lange werden sie uns so halten? Alles ist neu und verrät Improvisation. An den Wänden 2 Bleistiftinschriften. Der du hier eintrittst, lass jede Hoffnung fahren. Ein Intellektueller, der Dante gelesen hat. Und die andere? Ich bin Italiener und hergekommen, um gegen Mussolini zu kämpfen. Morgen um 5 Uhr werden sie mich erschießen. Dino Maretti. Ich verbringe die Nacht zusammengekauert auf meiner Bank. Am nächsten Vormittag überstellt man uns in eine Zelle des ersten Stocks. In der benachbarten Zelle entdecke ich ein Dutzend Parteifunktionäre, darunter Sixto Rabinat und Luis Postella. Kurz darauf gibt Rabinat mir eine Decke und ein in Papier gewickeltes Sandwich. Es ist ein Zeitungsausschnitt mit einem Artikel des ehemaligen CNT-Ministers Juan López, der gegen unsere Verhaftung und gegen die Beschuldigung protestiert, der zufolge wir Agenten des spanischen und ausländischen Faschismus seien. Er schreibt, Nin, Gorkin, Andrade, David Rey und ihre Genossen haben tausendmal mehr für die revolutionären Ideen in Spanien getan als die José Díaz, Jesús Hernández und Vicente Uribe, das heißt die Führungsspitze der PCE, die auf Moskaus Befehl sie heute beschuldigen, faschistische Agenten zu sein und sie verhaften lassen. Handelt es sich um die erste Rechnung, die Stalin präsentiert? Nach 4 Tagen Einzelhaft werden alle Pump-Funktionäre im Hof versammelt. Wir umarmen uns herzlich. Wir werden ins Modellgefängnis gebracht. Ich kenne es gut. Dort war ich schon in Haft unter der Monarchie und unter der Republik. Es fehlt nur noch, dort unter der Revolution eingeschlossen zu sein. Im Modellgefängnis zu Valencia gab es gewöhnlich 400 Häftlinge. Einen Monat nach unserer Überführung erreichte die Zahl 2200. Das Gefängnis mit 4 Galerien auf 2 Stockwerken, um eine zentrale Treppe angelegt, war überfüllt. Für einen Gefangenen vorgesehene Zellen enthielten jetzt 5. Und von Hofgang war keine Rede. Gitter sperrten jeden Flur ab. Auf einer Eisenbrücke waren Maschinengewehre installiert, die jeden Versuch einer Meuterei hinfällig machten. Die erste Galerie beherbergt ungefähr 500 Antifaschisten. In der zweiten findet man eine aus Dieben, Zuhältern und anderen Randexistenzen bestehende Bevölkerung. Wie die Tage verstreichen, bemerke ich, dass das Gefängnis ein genauer Spiegel der Evolution des Landes ist, seiner politischen und gewerkschaftlichen Strukturen, seiner Institutionen. War es nicht immer so bei verratenen Revolutionen oder Revolutionen, die sich selbst aufgegeben haben? Ganze Stadtverwaltungen sind im Gefängnis, solche, die zu Beginn des Bürgerkriegs gebildet worden sind. Man beschuldigt sie imaginärer Straftaten, während sie sich nur der kommunistischen Infiltration und Herrschaft entgegenstellten. Auch gibt es vollzählige Versorgungskomitees. Man wirft ihnen Geldunterschlagungen vor, Benutzung von Schiffen für den Handel mit Frankreich, Holland und anderen demokratischen Ländern. Man beschuldigt sie, auf eigene Rechnung, ohne Regierungserlaubnis, Waffen erworben zu haben. Aber ohne diese Operationen hätte Hunger geherrscht. Die Milizionäre hätten nach dem Zusammenbruch des Staates nicht kämpfen können. Was ehemals als verdienstvolle Tat galt, ist inzwischen ein Anklageobjekt und ein Straftatbestand geworden. Ungefähr 200 Häftlinge, zumeist antistalinistische Antifaschisten, sind durch die Checker von Santa Ursula geschleift worden. Ich habe ihre fürchterlichen Berichte angehört und aufgeschrieben. Die Leiter dieser Checker sind fast alle Ausländer. Santa Ursula ist ein Nonnenkloster. Als die Stalinisten beschlossen, daraus eine Checker zu machen, reinigte man gerade den Friedhof. Die Tschechisten hatten eine diabolische Idee. Sie ließen den Friedhof so, wie er war, mit offenen Gräbern, Skeletten und neu hingebrachten, verwesenden Leichen. Und dort schließen sie viele Nächte lang widerspenstige Gefangene ein. Sie wenden brutale Folterungen an. Gefangene werden tagelang an den Füßen aufgehängt. Sie werden in enge Schränke eingeschlossen, mit einigen wenigen Löchern zum Atmen, bis sie die gewünschten Erklärungen abzugeben bereit sind. Noch eine schrecklichere Marter ist der Schubkasten. Der Gefangene muss sich in eine viereckige Kiste hineinzwängen und mehrere Tage zusammengekauert verbringen. Manche sind so 8 oder 10 Tage geblieben, ohne sich bewegen zu können. Holt man sie aus der Kiste, das heißt, wenn sie bereit sind, die gegen sie erhobenen Anklagen anzuerkennen, bleiben sie erschöpft am Boden, unfähig, ihre steifen, geschwollenen Beine zu bewegen. Das sind einige der in der Checker von Santa Ursula gebräuchlichen Martern. Infolge der Proteste, die dem Justizminister zu Ohren gekommen sind, wurde eine Untersuchung eröffnet. In Schränken und Kisten fand man Nahrungsreste und Exkremente. Die gefolterten Häftlinge, die in Santa Ursula oder im Modellgefängnis infame Monstrositäten unterschreiben mussten, sind bleich, mager, gealtert. Aber konnten die Schlussfolgerungen des eingesetzten Sonderrichters daran irgendetwas ändern? Santa Ursula entging, genauso wie die anderen stalinistischen Checkers, der ministeriellen Kontrolle, weil die wirkliche Kontrolle vom NKWD ausgeübt wurde und die kommunistischen Polizisten seiner erschreckenden Disziplin unterworfen waren. einer der sympathischsten Häftlinge der ersten Galerie ist der aus Polen stammende Dr. Warschawski. Bei Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges wohnte er in Montpellier, wo er Medizin studiert hatte. Dem Kommunismus nahestehend reiste er nach Barcelona. Dort stellte er sich den PSUK-Milizen zur Verfügung. Man sandte ihn nach Albacete und dort trat er den internationalen Brigaden bei. Kurz darauf warf man ihn ins Gefängnis. Sein politisches Verhalten befriedigte André Martí nicht. Als Arzt arbeitete er auf der Krankenstation, dafür gaben ihm die Häftlinge etwas Nahrung und Kleidungsstücke. Eines Tages kommt er in meine Zelle. »Willst du ein Opfer des NKDW sehen? Komm mit in die Krankenstation.« Unterwegs erzählte er, es handelt sich um einen schwedischen Schiffskapitän. Sie haben ihn vor 6 Monaten in Cartagena verhaftet. Noch weiß er nicht genau, wessen er beschuldigt ist. Er war in Santa Ursula, wo man ihn auf das Schlimmste gefoltert hat. Der Sterbende liegt in einem kleinen Zimmer der Station. Bei seinem Anblick erschrecke ich. Knochiger Kopf mit wachsgelber Haut, lange Nase und hervorspringende Backenknochen, weißblonde auf dem Schädel klebende Haare. Warschawski hebt das Betttuch hoch und zeigt einen geschundenen Körper, blasse, pergamentene Haut, mit blauen Stellen und Wunden bedeckt, Spuren der erlittenen Marter. Die Knochen stehen hervor. Der Kranke sieht mich mit weit aufgerissenen Augen starr an, der Blick eines Verzweifelten. Seine Lippen wiederholen wie unter Zwang. »Die Elenden! Die Elenden!« Ich drücke seine vom Todesschweiß feuchte Hand. Am nächsten Morgen teilt Warschawski mir mit, dass der Gequälte ausgelitten hat. Da ist auch ein alter deutscher Kommunist namens Baunrück, ein ausgezeichneter Mann und ein aufrechter Kommunist. Er organisierte in Köln den Vertrieb der illegalen Presse. Von der Gestapo entdeckt, gelang ihm die Flucht nach Frankreich. In den internationalen Brigaden hatte er an mehreren Fronten gekämpft. Aber dieser Kommunist nahm nicht alle Erklärungen unbesehen hin, erlaubte sich Kritiken und abfällige Bemerkungen. So wurde er verhaftet, sein Prozess wird vorbereitet. Vorwand? Man beschuldigt ihn, an Pariser Freunde eine Postkarte gesandt zu haben mit dem Bild der Arena von Albacete, wo Truppen untergebracht sind. Man wird sie freilassen, beruhigen ihn die Häftlinge. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 36. Teil. Eine Niemandslandproduktion 2017. Literaturhinweise zum Thema. Julian Gorkin, Stalins langer Arm. Erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 1972. Ferner Heinrich Jennecke, Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Hamburg 1980. Genossinnen, Genossen, wir haben uns genossen und auch den Wein im schwarzen Krug. Und viel zu starke Sätze und Gitarrenseiten sprangen und die Nächte waren auch nicht lang genug. Das Morgenrote streute seine Rosen und du drehtest uns noch einen Joint, Marie. Und der Dicke mit der Warze lachte von der Wand sein rotes Lachen auf die Bett- und Küchenabfallanarchie. Und Tage ohne Stunden, sanfter Terror und die Kinder schliffen Messer an dem Luftballon. Und meine eiseren Lieder

Leider, ich fass alles ernst noch. Verdammt lang her, leid ich ein Jäntchen gleich. Und dann der Schock, wieder anders auf mich zurückkam. Merkwürdig wohl, so mancher Hass lang läuft. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis jetzt hat ich auch kapiert. Wer alles mit dir klappt, hinge der Herren. Den Schulterklopp werde ich nicht anhofiert. Sie schaune rot, zerwede den Gefreundnen. Ich darf's nur ganz einfach ignorieren. Es ist lang her, da ich besser jetzt wortlos stund. Und für Enttäuschung echt nicht mit Kuh. Ich weiß noch wie ich nur davon geträumt hab, wovon ich nie wusste, wie zurück es so. Für lauter Sökerei hätte viel glatt versäumt haben. Und überhaupt war ich wohl Finger wohl. Ne Kopf war nix. Nur die Beinstinktive tritt. Wird zu lang, bis der dich durchspielt. Da war die Zeit, wo ich dann nicht ins Becher. Noch nicht ins Dach, ich hatte nicht ins Saal. Hey, wollt John Steinbeck, da stimmt Josef Conrad. Dazwischen ich nur relativ charmant. Es war ja eher, doch die Erinnerung fällt nicht schwer. Ich war nicht zum letzten Bildchen morgen. Hab mir erlebt, tatsächlich jetzt hier nicht. Hab ich jetzt da bin, wo ich hin wollte. Hab mir mein Fahr, ob die Tour nicht verdrückt. Ich glaub, ich weiß, ob du noch laufmachst oder lebst. Götten der Roman, da wäre das. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang. We'll be right back. verdammt lang her, weil ich bin ja im Grafer. Verdammt lang her, und wir sprachen an. 100 vom einen, auch jetzt beim anderen ankommen. So lang, dass ich mich kommen sehen kann. Es versiegle, da wir im Himmel ob dich war. Ich jahre dir, hab ich gesagt. Contrabando FM Barcelona のニーマンスランド、大きな皆様こんにちは。今日は2015年3月8日国際女性デーを祝うためにサンジャウマ広場に来ています。 Liebe Hörerinnen und Hörer, die erste Dreiviertelstunde ist beinahe schon rum. Herrlicher Sonnentag wie immer hier im Zentrum von Barcelona. Gefühlte 30 Grad oder 29,5 Grad. Hier im Studio immer 5 Grad mehr. Im Winter immer 5 Grad weniger. Im Sommer ist es viel wärmer hier und im Winter viel kälter. Das haben die alten Gebäude so an sich. Wir haben Gäste im Studio, aber bevor ich die begrüße und sprechen lasse, muss ich ein paar Mikrochecks machen. Werner ist auch schon da. Wir werden mal sehen, was er heute an Themen auf seiner Liste hat. Contrabanda FM 91.4. es sábado, día 10 de junio 2017. Besuch im Studio, wie gerade angekündigt. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich heiße Renate und an dieser Stelle, ich bin zum ersten Mal in diesem Studio und das ist für mich alles sehr, sehr interessant. Ich kenne den Sender ja nur von zu Hause, wenn ich zuhöre und ich finde ihn sehr gut. Aber ich möchte zunächst erstmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Sendung herzlich von der Plaza Real begrüßen. Und zu meiner Linken haben wir Luis, hallo. Hallo, guten Tag, ich bin Luis. Meine Frau hat schon erzählt, ich bin Katalaner. Ich versuche ein bisschen Deutsch sprechen und ich freue mich, dass heute nach vielen Jahren das schon folgen, diese Sender. Und jetzt bin ich tatsächlich hier am Berg. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir freuen uns auch, dass ihr beide hier seid. Ich nehme an, Werner, du bist der gleichen Meinung. Und ja, es ist toll, dass wir endlich mal Hörer hier im Studio haben. Außerdem freue ich noch mich, dass ich hier bin, weil ich habe es tatsächlich geschafft, bei dieser Hitze die Treppe hochzukommen und anzukommen. Ich bin nicht auf der Strecke geblieben. Ja, das war's. Ja, da freut man sich auf die alten Tage noch, so eine Riesentreppe hier in dem alten Haus hochzukommen, sich hochzuschleppen. Gut, wieder eine Woche ist vergangen. Die Woche verfliegt wie im Traum. Es geht immer schneller, das Leben rast immer mehr dahin. Aber wir haben auch immer neue Sachen den Hörern und Hörerinnen zu erzählen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, wie interessant es ist, über die spanische Geschichte zu erfahren. Und da macht Detlef eine ganz tolle Arbeit. Und ich möchte da keine Sendung von verpassen, denn da ist vieles, was ich selber nicht vorher wusste. Und ich freue mich dann auch immer über die analytischen Bemerkungen. Wir nehmen das Kompliment sehr dankend entgegen. Vielen Dank. Gerne. Luis, du kannst auch ruhig auf Katalanisch sprechen oder jemanden grüßen. Da würden wir uns auch sehr freuen. Ja, ich saludo tota la gent i que aprenguin alemany perquè és interessant de seguir el treball que porten aquests dos companys ja fa molt de temps, per tant, ran en Deutsch lernen. Gràcies, moltes gràcies. Beginnen wir den zweiten Teil, fast schon unserer Sendung, mit einer Kulturnachricht. Der Schriftsteller Juan Goytisolo wurde diese Woche in Marokko beerdigt. Er war ein spanischer Intellektueller, hier im Land sehr bekannt und ich würde auch sagen weltberühmt. Der ist am Sonntag im Alter von 86 Jahren gestorben. Mit dem Tod von Juan Goytisolo hat Spanien einen seiner größten Autoren verloren. Goytisolo galt seit vielen Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis. 2014 erhielt er in seiner Heimat den renommierten Cervantes-Preis, Premio Cervantes. Man könnte sagen, das ist der spanische Nobelpreis. Goytisolo galt als Pendler zwischen der westlichen und der arabischen Welt, als Mittler zwischen den Kulturen und den Religionen. In seinen Büchern rechnete der Autor mit der Rückständigkeit der spanischen Gesellschaft während der Franco-Diktatur, die ging von 1939 bis 1975, scharf ab. In seinen späteren Werken kritisierte er auch das moderne Spanien. Wir gedenken seiner hier im Niemandsland. Ein großer spanischer Intellektueller ist gestorben. Fahnen auf Halbmast, Trauerfahnen im Niemandsland. Werner, was hast du auf der Platte heute? Ja, vielleicht sollten wir kurz noch was sagen zu Großbritannien, zu der Wahl vorgestern. Und soll ich damit gleich anfangen? Oder? Bitte, du bist dran. Es ist jetzt der Moment. Ja, okay. Dann... Also die Wahlergebnisse wissen ja schon die meisten. Die Ausgangssituation für die May, die Theresa May, die jetzt die Chefin dort ist, ne, nach dem Brexit, sie musste dann Cameron vertreten, der zurücktreten musste, weil er dieses Referendum riskiert hat. Gut, und jetzt kommt ihr also dann die Aufgabe zu, den Brexit zu vollziehen, mit der EU Bedingungen auszuhandeln. Und listig wie sie ist, hat sie dann gedacht, gut, jetzt tue ich mal die Wahlen vorziehen und dann kriege ich noch mehr Stimmen, dann habe ich noch eine stärkere Position. Aber jetzt ist der Schuss eben nach hinten losgegangen und sie ist mit ihren Tories zwar immer noch die stärkste Partei, aber doch sehr geschwächt. Die absolute Mehrheit haben sie nicht mehr und jetzt brauchen sie wahrscheinlich noch die nordirischen Unionisten, um eine Koalition zu bilden oder eben, dass die sich dann immer der Stimme enthalten mindestens und nicht dafür stimmen, wenn irgendwelche Gesetzesvorschläge kommen. Labour mit dem neuen Leader, dem Corbyn, hat stark gewonnen und dann noch gibt's auch mehr gute Punkte, positive Punkte bei der Sache. Ne? Diese rechtsradikale und rassistische UKIP, die ist nicht mehr im Parlament. Und außerdem Trump ist enttäuscht vom Wahlergebnis. Ne? Da ist schon wieder so eine Sache, die sein Spatzengehirn nicht begreift. Ne? Diese Theresa May, ne, von der hatte er gehofft, dass sie seine Statthalterin sein könnte hier in Europa, ne? Mit der versteht er sich ähnlich gut wie mit Erdogan oder dem saudi-arabischen Königshaus oder wie mit Netanyahu. Und jetzt ist die also schwächer denn je. Aber auch noch dieser Aspekt zu Corbyn, ja, das finde ich also sehr interessant, dass die waren bei den Umfragen, vor 2 Monaten hatten die noch 24% Rückstand auf die Tories und jetzt kurz vor der Wahl nur noch 2%. Ne? Und also wie ist sowas möglich? Und das liegt ganz klar an dieser Figur von diesem Jeremy Corbyn. Ne? Und auch nett fand ich dann sofort, nachdem klar war, dass sie sehr viele Stimmen dazu gewonnen haben, dann er meldet sich bei ihm sehr medienträchtig Martin Schulz aus Deutschland. Glückwünsche, also er hofft, dass so ein bisschen Glanz von Corbyn auch auf ihn abfallen wird und wir werden uns bald treffen, hat er gesagt, unsere neue Lichtgestalt der Sozialdemokraten in Deutschland. Aber ist halt doch interessant, was passiert hier? Was hat dieser Corbyn, was der Schulz nicht hat? Ne? Also das drückt sich klar aus, ein aufrechter Typ, ja, aufrichtig, offen, gerade heraus, ne? Soziale Gerechtigkeit ist sein Hauptthema und so kann es nicht weitergehen. Ne? Und das kommt eben dann sehr authentisch rüber, ne? Und hat besonders junge Wähler überzeugt und ihn glaubwürdig gemacht. Jetzt Schulz redet natürlich auch von sozialer Gerechtigkeit. Ne? Dieses Wort hat er auch, mehr soziale Gerechtigkeit, das hat er dauernd im Mund. Ne? Aber man merkt halt, dass er sich immer vorher überlegt, wie muss ich das jetzt sagen, dass ich niemand erschreckt, dass ich niemand wehtue, ne? Taktiert, schielt nach rechts, nach links. Und immer schwingt so diese Frage mit, wie kann ich es allen recht machen. Ja? Und jetzt könnte man natürlich sagen, hier schneide doch einfach ein Stück von dem Corbyn ab. Ne? Und das Problem ist nur, dass man sowas nicht lernen kann. Ja? Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ne? Und, er hat es so, nicht. Ja, ja, genau. Und genauso wenig wie hier in Spanien, dieser Pedro Sanchez. Ne? Der wird jetzt auch wieder so hoch gepusht, ne? Und hat der Chancen, die bürgerliche Rechte an der Regierung abzulösen? Ich glaube, der hat es auch nicht. Ich habe hier übrigens die Stalltüren aufgemacht, weit auf. Vielleicht hören Sie, meine Damen und Herren, im Hintergrund das Pferd schnauben und ab und zu die Kuh. Milka heißt die übrigens, die darf ab und zu aus dem Stall und über die Frühlingswiese laufen. Ist ja noch Frühling. Ich habe gerade mit der Königin gesprochen und werde nun eine Regierung bilden, die verlässlich ist und Großbritannien voranführen wird in dieser kritischen Zeit für unser Land. Sagt Theresa May trotzig am Tag nach der Wahlschlappe für ihre Partei. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Regieren will die britische Premierministerin also weiterhin, aber, wie heißt es so schön, wollen reicht nicht, man muss es auch können. Und das kann sie nun nicht mehr so leicht, denn May hat sich verzockt. Sie hat ja, wir haben das gerade gesagt, du hast es auch geschildert, Werner, sie hat sich verzockt. Schauen wir uns einmal die Zahlen an. Ich habe hier die Homepage der BBC aufgeschlagen. Die Conservatives haben nur noch 318 Sitze im Parlament, das sind meines Wissens 13 weniger. Labour hat, Achtung, knallharte 30 Sitze mehr. Das ist eigentlich eine erdrutschartige Sensation. Und dann kommen alle anderen Parteien, zum Teil mit leichten Gewinnen und Verlusten. Die SNP minus 21, LD 4% und so weiter und so weiter. Das heißt, jetzt wird es noch komplizierter. Was die Sache kompliziert macht, das muss man einfach so sehen, ist, eine schwache britische Regierung wird auch schwach verhandeln. Schwach verhandeln heißt, die werden rumeiern, rumlavieren, die werden anfangen mit taktischem Geplänkel und das Ganze wird ein quälender, langer, fürchterlicher Prozess werden, um die da irgendwie noch rauszukriegen aus einem Verein, wo sie nie so richtig drin waren, aus einem Verein, nämlich der Europäischen Gemeinschaft, aus dem sie nur die Vorteile ziehen wollten, die Nachteile aber nie richtig akzeptiert haben. Sie waren weder in der Währungsunion, noch waren sie in anderen Gremien. Sie hatten immer ihre Privilegien. Sie wollten immer mehr mit Amiland gemeinsame Sache machen als mit Europaland. Und diese Situation ist jetzt leider immer noch nicht bereinigt. Bevor wir gleich mit der ganz harten Politik beginnen, in 5 Minuten gibt es ja den Katastrophenblock. Bob Dylan hat etwas Interessantes gemacht. Der Meister hat nämlich seine Nobelpreisrede nachgereicht. Kurz vor Schluss. Denn es gab eine Frist, die wäre abgelaufen. Am Samstag, dann hätte Dylan den Nobelpreis gar nicht bekommen, beziehungsweise nicht die 820.000 Euro, beziehungsweise die 8 Millionen schwedische Kronen, die der beinhaltet. Was hat der Meister getan? Bob Dylan, der Literaturnobelpreisträger 2016, hat also schnell seine Nobelpreisvorlesung abgeliefert. Er ist aber nicht extra nach Schweden gefahren, sondern die Rede sei als Tonaufnahme eingetroffen, heißt es vom Nobelkomitee. Das bestätigte die schwedische Akademie. Die Frist wäre am Samstag also abgelaufen, am Samstag vergangener Woche. Ihre Einhaltung ist aber Voraussetzung dafür, um die mit dem Literaturnobelpreis dotierten 8 Millionen schwedischen Kronen ausgezahlt zu bekommen. Die Rede ist außergewöhnlich, schrieb Akademiemitglied Sarah Danius in einem Blog. In dem Vortrag, der im Hintergrund von Klaviermusik begleitet wird, beschreibt der Sänger, welche Musik und Bücher ihn beeinflusst haben. Ich habe mir einen Teil der Rede angehört. Die ist wirklich ergreifend, die empfehle ich jedem. Man kann ihn sogar gut verstehen, der Meister nuschelt dann nicht so in seinen Bart, sondern er spricht relativ klar. Er hatte ja auch in New York eine tolle Radiosendung, Bob Dylan, und es lohnt sich. When I received the Nobel Prize for Literature, I got to wondering exactly how my songs related to literature. I wanted to reflect on it and see where the connection was. I'm going to try to articulate that to you, and most likely it will go in a roundabout way. But I hope what I say will be worthwhile and purposeful. If I was to go back to the dawning of it all, I guess I'd have to start with Buddy Holly. Buddy died when I was about 18 and he was 22. From the moment I first heard him, I felt akin. I felt related, like he was an older brother. Seine Musikerkollegen Buddy Holly nennt Dylan einen älteren Bruder. Außerdem drückt er seine Bewunderung aus für das Buch Moby Dick von Herman Melville und die Odyssee des griechischen Dichters Homer. Und er bewundert auch das Buch Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, das ihn sehr geprägt habe, so der Meister. Aber die Odyssee sei in den Balladen vieler Songschreiber eingeflossen. Bob Dylan. All Quiet on the Western Front was another book that did. All Quiet on the Western Front is a horror story. This is a book where you lose your childhood, your faith in a meaningful world, and your concern for individuals. You're stuck in a nightmare, sucked up into a mysterious whirlpool of death and pain. You're defending yourself from elimination. You're being wiped off the face of the map. Once upon a time, you were an innocent youth with big dreams about being a concert pianist. Once you loved life and the world, and now you're shooting it to pieces. Frühling im Niemandsland. Ich grabe im Geröll mit beiden Händen, meine Finger taub, die Augen brennen. Baue mir Berge aus Schmerz und Fragen, sollen sie mich unter sich begraben? Ich geh mit dem Hammer in zerfurchte Felsen, mache keine Pause, muss Jahre wälzen, haue Löcher in die Angst, in mein Gewissen. Erste Brocken sind aus Kindheit unvermissen. Und dann sitz ich auf'm Bett und esse Steine, deine, meine große Kleine. Beiß mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk nur, so geht es vorbei. Und so sitz ich auf'm Bett und esse Steine, alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lasst mich alleine. Ich denk nur, so geht es vorbei. Zu Stein und Stein. Stein und Stein. den dunklen Schacht, wo die Kerze erstickt und ich doch weitermach. Auch wenn hier unten der Vogel kein Lied mehr singt, werd ich tonnenweise Schutt nach oben bringen. Und dann hock ich im Geröll, grad mit beiden Händen. Was wär, wenn meine Hände plötzlich deine fänden? Was wär, wenn meine Hände plötzlich deine fänden? Was wär, wenn wir uns zwischen Steinen fänden? Und dann sitz ich auf dem Bett und esse Steine. Deine, meine große Kleine. Beiß mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk nur, so geht es vorbei. Und so sitz ich auf dem Bett und esse Steine. Alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lasst mich alleine. Ich denk nur, so geht es vorbei. Zu Stein und Stein. Stein und Stein. Irgendwann unter den letzten Steinen ein erster Glanz, ein erstes Scheinen von neuem Leben, neuem Licht. Und dann sitz ich auf dem Bett und esse Steine, deine, meine große Kleine. Beiß mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk nur, so geht es vorbei. Sitz ich auf dem Bett und esse Steine, alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lasst mich alleine. Ich denk nur, so geht es vorbei. Zu Stein und Stein. Stein und Stein. Stein und Stein. Stein und Stein. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 10. Juni 2017. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Nun haben sie es endlich zugegeben. Katar ist ein Land, das den Terror unterstützt. Wenn Saudi-Arabien das sagt, wer zweifelt da noch dran? Wir sagen seit Jahren. Aber nun sind die Komplizen dieses Landes, die Spießgesellen, sagen selber, guckt nach Katar, die finanzieren den Terror, diese Bösen. Ausgerechnet Saudi-Arabien, das genauso den Terror finanziert wie die Türkei und alle anderen Länder der Golfregion. Saudi-Arabien isoliert Katar und schneidet das kleine Land praktisch von der Welt ab. Was heißt das für die Fußball-WM 2022, fragen sich die Europäer direkt. Der erste Gedanke, jetzt endlich, Politiker von Union bis Grüne gehen jetzt endlich auf klare Distanz zu Katar. Bis dahin haben sie ganze Schulklassen, Kinder hingekarrt. Die Jugendmannschaften von Barca wurden alle 2 Monate nach Katar gekarrt und haben da an Turnieren teilgenommen, wurden durch die Shoppingcenter geführt, zu Kamelritten in die Wüsten. Und dieser ganze fürchterliche Kommerzrummel um Katar, wir hoffen, dass der als Nebeneffekt endlich vorbei ist. Nach dem Vorwurf der Terrorunterstützung wird Katar von deutschen Spitzenpolitikern als WM-Gastgeber mehr denn je in Frage gestellt. Die Vorwürfe wiegen zu schwer. Die Diskussion über die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bei ungefähr 50 Grad muss ernsthaft geführt werden, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder der neuen Passauer Presse. Die Fußball-WM 2022 soll in Katar stattfinden. Kauder sagte dazu, es sei kaum vorstellbar, dass in einem Land, aus dem der Terrorismus massiv unterstützt werde, ein WM-Turnier ausgetragen werden könne. Das Emirat müsse nun zur Aufklärung beitragen. Da kann er aber lange warten. Saudi-Arabien und weitere arabische Staaten haben alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Golfemirat unter anderem die Unterstützung von Terrororganisationen vor. Alle Hintergründe kann man in allen Zeitungen mittlerweile nachlesen. Auch die Grünen äußern Kritik am WM-Land Katar. Die aktuelle Entwicklung ist nur ein weiterer trauriger Beleg dafür, dass Katar als Austragungsort für eine Fußball-WM denkbar ungeeignet ist, sagte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth der Welt. Wir haben ja schon vor Jahren hier berichtet, wie da Arbeiter, die an den Stadien arbeiten, als Sklaven gehalten werden. Die werden eingesperrt, die kriegen, sobald sie einreisen, die Pässe abgenommen, werden zu Dutzenden in kleine Zimmer gepfercht. Dann wird ihr Lohn einbehalten, die werden zum Teil auch misshandelt, geschlagen. Besonders Dienstmädchen und junge Frauen, die bei den reichen Kataris die Drecksarbeit machen, die werden wie Sklavinnen behandelt. Das stimmt für Katar und das stimmt aber auch für alle anderen dieser Ölstaaten da und stimmt auch für Saudi-Arabien. Und wenn Saudi-Arabien denen jetzt Terrorunterstützung vorwirft, und aber jeder Hinz und Kunz weiß, dass Saudi-Arabien das auch macht, da ist diese Wahhabismus zu Hause. Warum streiten die sich? Offenbar unterstützen sie die falschen Terroristen jeweils aus der Sichtweise der anderen. Aber ich glaube, im Grunde geht es um was ganz anderes. Dass Katar eben im Gegensatz zu Saudi-Arabien gute Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, sagen wir mal, zu Iran hat, ja. Und deshalb fangen die jetzt an, Katar zu boykottieren, weil eben Iran ist, da geht es zwischen Iran und Saudi-Arabien um die Vorherrschaft in der ganzen Region. Ich glaube, das steckt dahinter. Was auch ein interessantes Detail ist: Knirschgesicht Trump war zu Besuch bei den vollgestopften Scheichs in Saudi-Arabien und wenige Tage später passieren zwei entscheidende Dinge. Katar wird des Terrors bezichtigt und Selbstmordattentäter dringen ins iranische Parlament in Teheran ein und begehen einen unglaublichen Terroranschlag. Internationale Experten sehen darin einen direkten Zusammenhang. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Leute, die Gewalt und Terror am routiniertesten und am besten ausüben, sind immer noch die Herrschaften. In der Saarbrücker Zeitung forderte Claudia Roth DFB-Präsident Rainer Grindel auf, sich als Mitglied des FIFA-Councils für klare Kriterien bei WM-Vergaben einzusetzen und solchen Gebilden wie Katar in Zukunft nie mehr die Chance geben, eine WM austragen zu dürfen. Kommen wir zu den aktuellen Nachrichten vom Tage, vom heutigen Samstag, dem 10. Juni 2017, übernommen von den Kollegen der Tagesschau. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundeskanzlerin Merkel rechnet mit zügigen Brexit-Verhandlungen. Die Gespräche würden wie geplant in den nächsten Tagen beginnen, sagte Merkel in Mexiko-Stadt. Nach dem Wahlausgang in Großbritannien waren Zweifel am Verhandlungsplan laut geworden. Affäre um Russland-Kontakte des Trump-Wahlkampfteams. Der US-Präsident hat sich bereit erklärt, unter Eid auszusagen. Erneut wies er mehrere Aussagen des früheren FBI-Chefs Comey zurück. Widersprüchliche Signale zu Katar-Krise aus Washington. US-Außenminister Tillerson forderte, das Embargo der arabischen Nachbarn gegen das Emirat zu lockern. Präsident Trump hingegen lobte die Blockade als konsequente Antiterrormaßnahme. Linkspartei setzt Beratungen über Wahlprogramm fort. Geplant sind mehr Geld für Geringverdiener, eine Mindestsicherung für Langzeitarbeitslose und höhere Steuern für Reiche. Parteichefin Kipping sprach sich in Hannover auch für linke Regierungsbeteiligungen aus. Kämpfe in philippinischer Stadt Marawi gehen unvermindert weiter. Erstmal bestätigten US-Offizielle, dass auch amerikanische Spezialkräfte an dem Einsatz beteiligt sind. In Marawi kämpfen Regierungstruppen gegen islamistische Rebellen. Das Wetter. Heute ist es freundlich mit viel Sonnenschein und meist nur lockeren Wolken. Am Nachmittag ziehen in der Nordhälfte dichtere Wolken auf, im Nordosten auch Schauer. Höchsttemperaturen 18 bis 26 Grad. Ja, vielen Dank. Das waren die Meldungen vom Tage. Keine guten Nachrichten. Weltweit Krieg und Terror. Die junge Welt stellt sich diese Woche die Frage, wer hat die Dschihadisten eigentlich gepäppelt? Wer hat sie hochgebracht? Wer hat sie bewaffnet? Wer hat sie ausgerüstet? Wer schickt sie los? Es gibt in Großbritannien mittlerweile eine erbitterte Diskussion nach dem erneuten Anschlag in London. Gerade heute, ich habe hier die Tageszeitungen Spaniens aufgeschlagen, gibt es allüberall Berichte über den Helden. Man feiert diesen Mann als Helden. Das ist ein junger Spanier, der war auf der London Bridge letzten Samstag, als die Killer auf die Menschen losgingen und eine Frau abstachen. Er hat sich mit seinem Surfbrett dazwischen geworfen und dann wurde er von hinten erstochen. Diese Situation ist eigentlich eine Grundsatzfrage, die sich jeder Mensch stellt. Was würdest du machen, was hättest du getan, wenn du siehst, dass auf der Straße vor dir jemand eine wehrlose Frau absticht? Wie würdest du dich verhalten? Die meisten rennen weg. Vielleicht gibt es ein paar, die bleiben stehen wie gelähmt. Und dann gibt es ganz wenige, die schmeißen sich auf den Killer und versuchen, die Tat zu verhindern. Als ich sehr jung war, gab es bei uns in Deutschland eine Kommission, die wollte wissen, wenn man den Wehrdienst verweigerte, ob man Pazifist wäre. Man kam vor eine Kommission und musste glaubhaft machen, dass man Pazifist ist und nie in einen Krieg ziehen würde. Dann wurde man vom Wehrdienst befreit, bei der Bundeswehr. Und da gab es eine entscheidende Frage, die lautete: Stellen Sie sich vor, Sie gehen nachts mit Ihrer Freundin durch den Park und da kommen 5 Russen mit Maschinenpistolen und machen sich an Ihre Freundin ran. Was würden Sie machen? Sie haben auch eine Maschinenpistole. So. Jetzt musste man antworten, das hatte der Anwalt den jungen Leuten eingeschärft, ich würde die Maschinenpistole nicht benutzen und würde versuchen, mit diesen Leuten zu diskutieren und mit den besseren Argumenten sie davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee sei, sich an meine Freundin ranzumachen. Unser Beichtstuhl ist vorüber. Wenn man das sagte, erntete man ein riesiges Gelächter, man wurde verspottet, man stand da als Depp, als Weichei, als Waschlappen. Bitte beichten Sie. Die Freundin wurde da von 5 Russen vergewaltigt und befingert. In den Köpfen dieser Leute aus der Kommission. Und dann bekam man, was man wollte. Man war vom Wehrdienst befreit. Ich erzähle diese Anekdote, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ich denke, diese absurde Situation, die da den jungen Leuten in den 70er und 60er Jahren in Deutschland vorgeknallt wurde, die stellt sich heute aber nun wirklich. Sie gehen mit ihrer Freundin durch den Park und es kommen 4, 5, 6 Dschihadisten mit Messern, mit Knüppeln, mit einem LKW und versuchen, die Leute totzufahren, abzuschlachten, aufzuschlitzen. Wie verhalten Sie sich? Was würden Sie tun? Ich beantworte diese Frage nicht, die soll jeder selber beantworten. Ich denke nur, dass wir jemals in so eine Situation kommen mussten, nach so vielen Jahren Aufklärung, nach so vielen Jahren humanistischer Politik oder Versuche, die Menschheit und die Welt gerechter und freundlicher zu machen. Das ist an sich schon eine unglaubliche Schande. Scharfe Debatten über Ursachen und Konsequenzen der jüngsten Anschläge in Großbritannien bestimmten am Wochenende das politische Leben des Landes, in dem am Donnerstag vorgezogene Unterhauswahlen stattfanden. Wir haben die gerade schon kommentiert. Oppositionsführer Jeremy Corbyn forderte die britische Premierministerin Theresa May am Montag zum Rücktritt auf. Sie habe, Achtung, als Innenministerin von 2010 bis 2016 drastische Stellenstreichungen bei der Polizei zu verantworten gehabt, erklärte der Labour-Chef dem Fernsehsender ITV. Mays Antwort, sie habe dafür sorgen müssen, dass Großbritannien nicht über seine Verhältnisse lebt, sorgte allgemein für Empörung. Am Sonntag hatte May einen 4-Punkte-Plan zur Bekämpfung von Dschihadisten vorgestellt. An der Spitze, die großen Internetkonzerne dürften Extremisten keinen sicheren Raum mehr bieten. May erklärte den radikalen Islamismus zum Hauptfeind. Wir müssen viel stärker daran arbeiten, ihn zu identifizieren und ihn aus der Gesellschaft auszumerzen. Sie behauptete, es gebe zu viel Toleranz für Extremismus in unserem Land. Die Miliz Islamischer Staat reklamierte am Sonntag das Attentat in der britischen Hauptstadt für sich. Bei dem Anschlag waren am Samstagabend 3 Angreifer auf der London Bridge mit einem Transporter in eine Gruppe von Passanten gerast und stachen danach im Viertel Borough Market wahllos mit Messern auf Menschen ein. 8 Minuten nach dem ersten Notruf erschoss die Polizei die Täter. Bei Razzien am Montagmorgen nahmen sie im Osten von London mehrere Personen fest. Begin geht nicht und der Messias kommt nicht. Moskau. Der Anschlag war der dritte in weniger als 3 Monaten in Großbritannien. May zufolge gibt es keine Verbindung zwischen den Attacken. Allerdings seien sie durch die gleiche teuflische Ideologie des islamistischen Extremismus, die eine Perversion des Islam darstelle, inspiriert. Über die Bewaffnung und Finanzierung von Dschihadisten durch Großbritannien und seine Verbündeten für Feldzüge im Greater Middle East verlor sie kein Wort. Wir hatten letzte Woche schon darüber berichtet, dass britische Diplomaten im sogenannten Libya-Viertel perdu sind mit libyschen Milizmännern, Dschihad-Kriegern, die ein- und ausreisen in London, wie es ihnen beliebt, die ihre militärische Ausbildung in Libyen in Terroristencamps bekommen haben und die sich frei in Europa bewegen können. Das ist an sich schon ein Skandal. Die britische Tageszeitung Morning Star mahnte am Montag, genau darüber müsse jetzt debattiert werden. Wie bewaffnen und bilden wir diese Leute eigentlich aus? Wie gesagt, damit sie dann zurückkommen und wahllos, wehrlose Menschen abschlachten. Oh. Seine Heiligkeit, Papst Wojtyla. In Deutschland gibt es einen ähnlichen Skandal, der muss auch gesagt werden. Da gibt es nämlich 351 Haftbefehle und nicht einer wird vollstreckt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben auf der Straße Menschen zusammengeschlagen, beraubt und das nicht nur einmal, sondern sagen wir mal so 3 bis 4 Mal pro Woche. Sie haben Menschen krankenhausreif geschlagen, Autos geknackt, mit Drogen gedealt. Es gibt seit ungefähr einem Jahr einen Haftbefehl gegen Sie, aber nichts passiert. Sie laufen da einfach frei rum. Das ist der Fall. Deutschlandweit sind 351 Haftbefehle gegen Islamisten nicht vollstreckt. Und wenn wir sagen Islamisten, dann warten wir mal ab, was sie so machen. Das sind 32% mehr als im vergangenen Jahr. Das ergab die Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche kleine Anfrage der Grünen im Bundestag, die Panorama 3 vorliegt. Nur einem Teil der gesuchten Islamisten werden Taten mit terroristischem Hintergrund, wie die Bildung einer terroristischen Vereinigung oder die Vorbereitung eines staatsgefährdenden Akts, einer staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Einem anderen Teil der Gesuchten werden keine politisch motivierten Taten, sondern Delikte wie gefährliche Körperverletzung, Drogenhandel oder Raub zur Last gelegt. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Deutschen Bundestag, Irene Mitalic, ist dennoch alarmiert. Wer sich die Anschläge der vergangenen Jahre anschaut, erkennt immer wieder das gleiche Profil bei den Attentätern. Sie sind den Sicherheitsbehörden bekannt und haben einen kleinkriminellen Hintergrund. Als Beispiel nennt Mihalic auch Anis Amri, der Killer, der im vergangenen Dezember einen Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübte. Der Fall Amri hat gezeigt, dass Kleinkriminelle in anderen Zusammenhängen oft unterschätzt werden. Nach dem Motto, der plant keinen islamistischen Anschlag. Denn er ist ein Kleinkrimineller, er ist nur im kleinkriminellen Milieu unterwegs. Auch Ulf Küch vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK, sieht die Anzahl der nicht vollstreckten Haftbefehle bei den als islamistisch eingestuften Personen kritisch. Zitat: Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen islamistischem Terror und Terroristen und dem Milieu der Kleinkriminalität. Fast alle waren vorher dort unterwegs. Die Haftbefehle nicht zu vollstrecken, ist deswegen fahrlässig. Als Grund für die nicht vollstreckten Haftbefehle geben die Behörden auf Nachfrage des Norddeutschen Rundfunks und des NDR-Politmagazins Panorama 3 an, dass sich die gesuchten Personen entweder, Achtung, im Ausland aufhalten oder der Aufenthaltsort unbekannt sei. Wie viele sich unter den Gesuchten mutmaßlich noch in Deutschland aufhalten, wollte das Bundesinnenministerium allerdings nicht beantworten. Laut Bundesregierung befinden sich unter den gesuchten Straftätern auch 100 sogenannte Gefährder und 7 sogenannte relevante Personen aus dem Umfeld der Gefährder. Dass diese Haftbefehle nicht vollstreckt werden konnten, sei laut Bundesregierung, Achtung, auch hier im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Personen im Ausland aufhalten, aber wie viele der Gefährdeten sich im Ausland aufhalten, teilte das Bundesinnenministerium nicht mit. Die Zahl der im Inland befindlichen Personen mag gering sein. Dennoch sehe ich die Sicherheitsbehörden in der Pflicht, diese Personen schnellstmöglich aufzuspüren und sie auch tatsächlich festzunehmen. Alles andere halte ich in der aktuellen Sicherheitslage für unverantwortlich, so Irene Michailowitsch von den Grünen. Was noch schlimmer ist, in vielen deutschen Städten wurden ganze Kriminalbrigaden aufgelöst in den letzten Jahren, die sich genau mit dieser Art von organisierten Kriminalität und Bandenkriminalität beschäftigt haben. Das ist ähnlich wie der Fall Theresa May in Großbritannien. 20.000 Polizisten wurden entlassen in den letzten, sagen wir mal, 7-8 Jahren. Und dann beschweren, oh, es gibt Kriminalität, oh, es gibt so viele fiese Kriminelle. Und dann diese Attentäter. Also ich bin nicht unbedingt derjenige, der eintritt und plädiert für mehr Polizei und so weiter, aber manchmal ist es eben doch notwendig. Ne? Nur in diesem Fall, vielleicht kommt es auch daher, dass da so wenig festgenommen werden von diesen Islamisten, weil das einfach keine Linke sind. Wenn es Linke wären oder Anarchisten, da würde wahrscheinlich mehr Dampf dahinter gemacht. Ich würde noch einen Schritt weiter tun, Werner. Ich würde sogar sagen, vielleicht kommt es auch daher, dass sie nicht nur keine Linken sind, sondern dass sie einen faschistischen Terror erzeugen, ein Klima von faschistischem Terror, das jedem Angst macht. Und in solchem Klima wählen die Leute erstmal rechts, erlauben dem Staat jede menschenrechtsverbrecherische Frechheit. Theresa May hat es ganz klar gesagt, wir müssen jetzt die Menschenrechte einschränken und gibt praktisch den Rechten und dem Staat freie Hand. Es gibt sogar Stimmen, böse Zungen, die sagen, diese Leute werden extra in die Städte geschickt, damit sie da ein Klima von Hass erzeugen, denn diese Leute sind ja auch Botschafter des Rassismus. Viele Menschen, die jeden Tag in der Zeitung lesen, Islamist sticht Frau nieder, Vergewaltigung da, syrische Flüchtlinge. Die Leute ziehen nachher den Schluss und sagen, schuld sind die Flüchtlinge. Wer hat die ins Land geholt? Die Merkel. Pfui Teufel, wir wählen jetzt noch mehr rechts. Das sind die direkten Folgen von so einer Politik, die nicht unzufällig ist. Ja, und das wären dann unsere Terroristen hier, die so agieren, ne? Die Finanzhaie auch und die Immobilienmakler beziehungsweise Spekulanten, das sind unsere Terroristen hier und das ist unsere Aufgabe, die zu bekämpfen. Ich könnte noch etwas dazu sagen zur Bekämpfung dieses Terrorismus. Ich höre oft, wenn die Linken Kommentare machen, also die linke Partei in Deutschland, dann geht es immer darum, dass man unbedingt diese Waffengeschäfte unterbinden müsse. Aber da läuft so vieles ab, was unser Eins manchmal überhaupt nicht weiß. Und wenn man das täte oder eben dafür sorgen würde, dass diese Menschen, die von den Migranten nicht ghettoisiert wären und sich mehr für sie einsetzen würde oder eben sagen würden, kommt zu uns, wir helfen euch weiter, dann wäre doch das eigentlich eine ganz gute Idee, um dem vorzubeugen, denke ich. Zweifellos ist das einer der Königswege zur Integration von Menschen, die frustriert, ungebildet, kleinkriminell und voller Hass sind. Voller Hass auf diesen Westen, auf dieses System hier. Aber es ist ein diffuser Hass. Es ist ein Hass, der richtet sich ja nicht gegen das politische System, sondern der richtet sich gegen eine junge Frau, die auf der Straße geht und wo man denkt, die müssen wir niederstechen und kaputt machen. Die gehört zum Westen. Das ist leider so. Ich beziehe mich jetzt auf die London Bridge. Und diese ganzen Sachen, die laufen ab, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, in der das Unrecht System hat, in der die Ungleichheit zwischen den Menschen für andere die Grundlage ist, um ihre unvorstellbaren Reichtümer anzuhäufen. Und solange dieses System funktioniert und diese Ungleichheit praktisch der Motor ist für die Akkumulation von Reichtum einiger weniger, solange wir das nicht abschaffen, solange werden diese Massen an frustrierten, hasserfüllten Faschisten, auch wenn sie sich selber nicht so nennen, immer weiter erzeugt, meiner Meinung nach. Ja, genau zu diesem Thema, wie die Reichen und die Superreichen begünstigt werden, gibt es jetzt eine Geschichte, eine interessante Geschichte hier in Spanien. Da hat gestern oder vorgestern das Verfassungsgericht entschieden, dass die Steueramnestie der Regierung von 2012 nicht verfassungskonform ist. Was heißt das? Die PP-Regierung mit Montoro als Finanzminister, die haben ja diese Steueramnestie damals gemacht. Wo und wer dadurch begünstigt wurde, waren eben alle die, die ihre Gelder ins Ausland gebracht hatten, auf Steuerparadiese und keine Steuern zu zahlen. Ja. Und dann kam diese Amnestie, da sollten also gerade die Leute dann eingeladen werden, ihre Vermögen im Ausland anzumelden und zu versteuern. Und haben dann, wer das gemacht hat, also einige haben es gemacht oder teilweise gemacht, die haben dann, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, minimalen Steuersatz dann bezahlt, aber eben wesentlich weniger, wie wenn sie nicht versucht hätten zu betrügen. Ja. Und jetzt sagt das Verfassungsgericht, es ist die Pflicht und die Aufgabe aller, beizutragen zur Finanzierung der Aufgaben der öffentlichen Hand. Das ist also quasi so eine geheiligte Pflicht und Vorgabe der Verfassung. Nur dann, wie hat die Regierung damals die Sache gemacht mit dieser Amnestie, ne? Die haben nicht etwa durch ein Gesetz, sondern durch ein Decreto Ley, ne? Und das wiederum, sagt das Verfassungsgericht, kann man nicht außer Kraft setzen, diese Verpflichtung durch ein Decreto Ley. Und also, was heißt das? Diese ganzen Gangster, die ihr Geld ins Ausland gebracht hatten, zum Teil wurde das dann hinterher aufgedeckt, ja, die haben jetzt ihr Schäfchen im Trockenen. Warum? Dieses Urteil vom Verfassungsgericht hat keinerlei reale Konsequenzen. Also die müssen jetzt nicht etwa die Differenz noch versteuern, weil dann gibt es diesen fundamentalen Grundsatz der Rechtssicherheit, also der Bürger muss darauf vertrauen können, dass die Maßnahmen des Staates korrekt sind. Und wenn man die jetzt nachträglich noch heranziehen würde, dann wäre eben dieses Vertrauen der Bürger, also der Spekulanten, erschüttert. Ja. Und die angenehme Konsequenz ist jetzt natürlich, dass alle diese Ganoven, die zum Teil im Knast sitzen, alle aus der gleichen Partei, wie aus der PP, ne? Rato, Bárcenas, Francisco Granados, ne? Die sind jetzt fein raus. Zwei von den Pujolets da, von den Söhnen von Pujol, Diego Torres, der Kumpan vom Schwager des Königs von Urdangarin, alle, die können jetzt ganz beruhigt schlafen. Dem Wechsel eine gute Nachricht. Die Dresdner Symphoniker waren vor 2,5 Wochen in Mexiko. Was haben die da gemacht? Die haben sich von mexikanischer Seite vor die Mauer gestellt und haben ein tolles Konzert gegeben. Die Idee war, dass von der anderen Seite eine Symphonie gespielt werden sollte, ein anderes Symphonieorchester auf amerikanischer Seite, und man die Musik auf beiden Seiten hören sollte. Was ist daraus geworden? Ich habe hier eine kleine Reportage und ich denke, die müssen wir uns unbedingt anhören. Es soll ein musikalisches Zeichen gegen Abgrenzung sein. Mit einem Konzert im mexikanischen Tijuana an der Grenze zu den USA haben zahlreiche Musiker gegen die von US-Präsident Trump geplante Mauer protestiert. Initiator waren die Dresdner Sinfoniker. Die Musiker verknüpfen ihr Programm seit Jahren mit gesellschaftspolitischen Anliegen. Ein Signal wollten sie senden. Der Intendant der Dresdner Symphoniker dirigiert einen musikalischen Protest gegen den Bau einer Mauer direkt vor dem Grenzzaun in Tijuana. Es ist wichtig, also mit der Kunst was dagegen zu tun, gegen die immer größer werdende Abgrenzung in der Welt, gegen die Mauer in den Köpfen. Wir erleben das ja ständig, auch in der ganzen Welt. Ja? Percussion-Künstler aus Mexiko, Sänger aus Amerika und Guatemala. Das Jugendorchester aus Tijuana. Es ist das Konzept der Dresdner Symphoniker, mit Künstlern der Welt zu musizieren, um Grenzen zu überwinden. Ich glaube, wir sollten keine Mauern bauen, wir sollten Brücken bauen. Mexiko ist unser Freund, wir sind wie Ehepartner, wir brauchen einander. Die Symphoniker wollten ursprünglich auf beiden Seiten des Grenzzaunes spielen, die US-Behörden lehnten dies ab. Dort Protest gegen das Konzert, in Mexiko Zustimmung. Musik ist für alle, sie hat keine Grenzen. Musik mit Botschaft, mit Liebe und Hoffnung hierher zu bringen, das finde ich stark. Mehrere hundert Menschen waren gekommen, um dem kostenlosen Konzert der Dresdner Symphoniker beizuwohnen. Ja, solche Aktionen machen Mut und geben Hoffnung, dass die Menschen beginnen, anders zu denken und sich lossagen von den Abgrenzungsaktionen der Herrschaften. Ein interessanter Kommentar von Herrn Martin Dörri im Spiegel von dieser Woche. Da geht es um eine Zeitenwende, einen Epochenbruch. Es ist der Leitartikel. Die Kündigung des Pariser Klimavertrages markiert eine Zeitenwende. Trotz aller Warnungen aus seinem engsten Beraterkreis hat sich Donald Trump am Donnerstag aus dem Konsens der großen Nationen dieser Welt verabschiedet und den Kampf gegen den Klimawandel de facto für beendet erklärt. Für die Klimakanzlerin Angela Merkel ist das nicht nur ein Affront, sondern auch eine persönliche Niederlage. Kein anderes internationales Projekt war ihr so wichtig wie die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 2 Grad. Trump hatte schon auf dem G7-Gipfel von Taormina düstere Andeutungen für eine bevorstehende Erklärung zum Pariser Klimaabkommen gemacht. Nur mit Mühe war es Merkel und den übrigen Regierungschefs gelungen, einen Eklat auf dem Gipfel zu vermeiden. Erst danach, am vergangenen Sonntag, in einem Münchner Bierzelt, sagte die Kanzlerin, was sie über Trumps Performance wirklich denkt. Zitat: Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Merkels Rede war so etwas wie der vorweggenommene Kommentar zu Trumps Klimaentscheidung. In Europa wie in den USA wurde ihr der Satz über die mangelnde Verlässlichkeit der Amerikaner als Epochenbruch ausgelegt. Für dringende Fälle steht ein Epochenbruch. Seit 1949 haben alle Kanzler auf das Bündnis mit Washington vertraut. 68 Jahre lang galten die USA als zuverlässige Partner der Bundesrepublik. So der Spiegel. In Wahrheit hat die Kanzlerin allerdings nur das Vertrauen in eine Person verloren, in Donald Trump, und das zu Recht. Nur weil die USA derzeit von einem schlechten Präsidenten regiert werden, darf dies nicht das Ende der transatlantischen Partnerschaft bedeuten. Die Bindungen zwischen Deutschland und Amerika sind so eng, dass auch ein Donald Trump sie nicht ruinieren kann oder können darf. Herr Martin Dörri im Spiegel von dieser Woche. Dazu gibt es dann eine ganz lange ausführliche Reportage zum Thema Weltklima. Noch nie hat ein US-Präsident mit solch unverhohlenem Nationalismus argumentiert wie Donald Trump. Sein Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen ist eine Kriegserklärung an die Völkergemeinschaft und an die Vernunft. Das sind harte Worte, aber bei diesem Typ kann man keine weichen Worte wählen. Es ist einfach zu hart, was der sich leistet. Wenn man sich nur seine Rede anhört. Seine Rede war nämlich gespickt mit Fantasiezahlen. Der hat sich einfach da Zahlen aus dem Hut gezogen, die gar nicht stimmten. Zahlen aus umstrittenen oder widerlegten Studien, die Großkonzerne vor Jahren haben anfertigen lassen, um ihre Schweinereien zu rechtfertigen. Seine Rede war scheinheilig und verlogen. Für Trump ist das Klimaabkommen ein Instrument, mit dem sich andere Länder auf Kosten Amerikas zu bereichern versuchen. So einfach soll das sein, in seiner Businesswelt, in seinem Businessgehirn. Ich wurde gewählt, um die Bürger von Pittsburgh zu vertreten, nicht die von Paris, sagte er unter anderem. Trump ließ keinen Zweifel daran, dass es für ihn keinen höheren Wert gebe als das wirtschaftliche Wohlergehen der USA. Das wirtschaftliche Wohlergehen der USA ist das seines fetten Bauches und der aus seiner fetten Clique, die sich immer mehr bereichern. Das ist für ihn das wirtschaftliche Wohlergehen der USA. Es sei kein Wunder, dass die anderen Länder applaudiert hätten, als Washington das Abkommen unterzeichnete, sagte er. Ja klar, wir wollen nicht länger, dass andere Länder und politische Führer über uns lachen und sie werden es nicht mehr tun. Ja, Sie hören richtig, meine Damen und Herren, das sind O-Töne von diesem Knirschkopf. Für das Klima ist Trumps Ausstieg eine Katastrophe. Mit den USA verabschiedet sich der zweitgrößte Verschmutzer, Verursacher von Treibhausgasemissionen aus den internationalen Bemühungen, den Klimawandel aufzuhalten. Das Land, das nach China am meisten dazu beiträgt. Amerika stellt sich gegen den Rest der Welt, gemeinsam mit so glorreichen Staaten wie Syrien und Nicaragua. Den einzigen Staaten, die das Abkommen von Paris nicht unterschrieben haben. Begin geht nicht und der Messias kommt. Doch mindestens ebenso katastrophal dürften die Folgen für das weltpolitische Klima sein. Trumps Auftritt war der vorläufige Höhepunkt des Zerwürfnisses zwischen Amerika und den Europäern, wie das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch nicht da war. Was Trump überhaupt nicht weiß, die Tragweite seiner Entscheidungen, die kann er gar nicht erfassen. Man muss sich daran erinnern und man muss ihn daran erinnern, was Klimawandel für die Menschheit überhaupt bedeutet. XY meldet erste Ergebnisse. Was hinter der oft so abstrakten Debatte um Temperaturkurven, Emissionen und Reduktionsziele steht. Was heißt das? Klimawandel bedeutet, dass Millionen Menschen zu verhungern drohen, weil in manchen Regionen der Erde der Regen ausbleibt. Es bedeutet, dass der Meeresspiegel steigt, Inseln und Küsten überflutet werden. Klimawandel bedeutet schmelzendes Eis, Polkappen schmelzen, stärkere Stürme, Hitzewellen, Wasserknappheit und tödliche Seuchen. All das führt zu Konflikten um knapper werdende Ressourcen, zu Flucht und Migration. Bei einer Routinekontrolle in einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung gelangt der wertvollste des Herrenmenschen Saatgut mit einem geteerten Eimer. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen. Was wir auch nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist eben dieses Wort, das in aller Munde ist, seit spätestens 2008, Krise. Und laut der Regierung ist sie vorbei, die Wirtschaft wächst wieder ein bisschen, jetzt können wir wieder aufatmen. Nur die Krise ist eben für die, die damit Geschäfte machen, die Unternehmen vielleicht vorbei, aber nicht für die ganz, ganz große Mehrheit der Bevölkerung. Und auch nicht ist sie vorbei, was Finanzkapital anbelangt, also Banken, ja. Jetzt nach der letzten Bankenrettung geht's schon wieder los. Also eine der größeren Banken jetzt, die Popular, hatte angeblich soll die Kapitalausstattung okay gewesen sein oder akzeptabel gewesen sein, weil die hatten da wieder einen ihrer berühmten Bankentests gemacht und da hat diese Bank Popular ganz klar bestanden. Ne? Und jetzt aber ein bisschen später haben sie offenbar doch Liquiditätsprobleme. Und die Kurse sind unheimlich runtergegangen. Und was jetzt interessant ist, bei diesem Fall wieder eine Bank in der Krise, aber die Abwicklung ist diesmal doch ein bisschen anders als sonst. Ne? Die wurde jetzt für, die war vor letzte Woche oder so, war die Bank noch 3 Milliarden wert, 3 Milliarden Euro. Und jetzt wurde sie für 1 Euro an die größte Bank in Spanien verkauft, die Santander. Ja, und wer hat die Bank verkauft an die Santander? Der SSM, der Single Supervisory Mechanism, das ist ein einheitliches Überwachungssystem jetzt hier der EU-Staaten, die immer dann auftreten sollen, wenn eine Bank in Not ist. Ja, also dahinter steckt natürlich die Europäische Zentralbank. Und wo die dann gesagt haben, die Bank ist nicht überlebensfähig, dann sind die Kurse abgestürzt. Und das Interessante in diesem Fall ist, dass sie erstmal nicht vom Staat aufgefangen wird, sondern eben verkauft wird an diese Santander. Das heißt, dass die Aktionäre leer ausgehen. Also alle, die irgendwelche, egal wie viel Aktien hatten bei dieser Popular, die kriegen keinen Euro mehr. Ne? Und das Gleiche gilt für Leute, die andere Papiere hatten, Anleihepapieren, die so ungefähr zu 10% verzinst wurden, die kriegen auch keine Entschädigung. Ne? Und jetzt die faulen Kredite, die übernimmt eben nicht der Staat in diesem Fall, sondern der neue Eigner jetzt, die Banco Santander. Und das ist jetzt die letzte Geschichte. Nee, das war wahrscheinlich schon die vorletzte Geschichte, weil jetzt seit gestern, vorgestern wird schon über die nächste Bank geredet, über die Liberbank, ne? Die haben innerhalb von 3 Wochen, da ging es rauf und runter, die Börsenkurse, 33% verloren. Nur in den letzten Tagen, 3 Tagen, 25%. Ja, man darf gespannt sein, wie es an dieser Front weitergeht. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom 10. Juni 2017. Die Zeitung El Periódico kam zu Wochenbeginn mit einer groß aufgemachten Reportage über die Wohnsituation und das bedrückende Elend auf dem Wohnungsmarkt hier in Barcelona heraus. Dabei wird angesichts von Wohnraumverknappung, Teuerung und Gentrifizierung besonders auf die Mietpreisbindung in Deutschland hingewiesen. Eine Abordnung des Rathauses von Barcelona reiste unlängst nach Berlin, um die Lage dort zu studieren bzw. zu lernen. So heißt es offiziell. Der Wohnraumbeauftragte Javier Buron und die Kabinettschefin des Wohnungsamtes Vanessa Valigno. Der Vergleich sei ernüchternd, so die Reisenden bei ihrer Rückkehr. Berlin besitzt ca. 300.000 speziell geschützte Wohnungen, wozu öffentliche Sozialwohnungen, Kooperativwohnungen und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften gehören. Barcelona hat nur 10.000 solcher Wohnungen. Berlin verfügt daneben über einen Wohnungspark von 400.000 Mietobjekten in privater Hand. In Barcelona sind dies 280.000. In allgemeinen Zahlen. In Berlin leben 3,5 Millionen Einwohner in 1,9 Millionen Haushalten, von denen 1,6 Millionen Mietobjekte sind, also die große, große Mehrheit, ungefähr 70%. In Barcelona existieren für 1,6 Millionen Einwohner 864.000 Wohnungen bzw. Häuser, von denen 300.000 Mietobjekte sind. Berlin verfüge, so heißt es in dem Bericht, seit 1993 über einen Mietreferenzindex. Dieser Mietpreisspiegel empfehle Quadratmeterpreise für die Miete. Auch weitere Vorteile des Berliner bzw. deutschen Wohnungsmarktes werden in dem Bericht genannt. So unter anderem verschiedene Mietpreisreguliersysteme, ein Wuchergesetz zum Schutz von Mietwucher und vieles andere mehr. Für Barcelona, so heißt es, sei noch ein weiter Weg zurückzulegen, um zu solchen wünschenswerten Zuständen zu kommen. Jetzt fragen wir uns aber hier, wenn diese Zustände in Berlin, da gibt es nämlich auch jede Menge Kritik, die haben das gleiche Problem wie hier mit Gentrifizierung, Verdrängung der ärmeren, unteren Bevölkerungsschichten aus dem Stadtzentrum, wenn die das als vorbildlich ansehen, wie schrecklich ist das eigentlich hier? Weitere Barcelona-Meldungen. Ein Streik der Hafenarbeiter begann am Montag im Hafen von Barcelona. Es geht um das, was die Liberalisierung des Marktes nennen. Liberalisierung heißt aber Bedrohung. Zerschlagung der Tarifverträge, Tarifautonomie der Arbeiter wird kaputt gemacht und die Einführung von Billiglohnarbeitern, die zum Teil von den Schiffen selbst angeheuert werden oder mitgebracht werden, um die Waren zu löschen. Immer wieder gibt es neue explodierende Tourismuszahlen. Die von Touristen getätigten Ausgaben, so heißt es zum Beispiel diese Woche in einer Veröffentlichung des Rathauses, stiegen allein in den Monaten von Januar bis April dieses Jahres um 15,6%. Da jubeln die und freuen sich, nur die Menschen hier haben nichts davon. Die verlieren ihre Wohnungen, es wird alles immer teurer und die Touristen überfluten wirklich die Innenstadt. Und besonders alte Leute trauen sich nicht mehr auf die Straße, weil sie da von Skatern und Radfahrern überfahren werden oder angefahren werden, müssen sich praktisch in Schnellkursen, müssen alte Menschen lernen, wie man noch heil über die Straße kommt. Bei so viel Fun People, die in Horden auf Fahrrädern durch die kleinen engen Straßen sausen. Und das ist alles toll und spaßig und hurra, aber die Stadt geht vor die Hunde. Dann gibt's eine Meldung von gestern, vom Freitag. Das Neueste von der Separatistenfront. Es gäbe einen Termin und, Achtung, eine zweispurige Fragestellung zum Referendum über die Unabhängigkeit bzw. die Loslösung von Spanien. Das verkündete der konservative katalanistische Landesvater der Generalitat de Catalunya, Herr Puigdemont, am Freitag dieser Woche. Der 1. Oktober sei der Wahltag für das Referendum, heißt es. Die Frage lautet: Wollen Sie, dass Katalonien unabhängig von Spanien bleibe, habe ich da immer verstanden, que sigui independent, aber sigui werde, ich übersetze das mal mit werde, und eine Republik sein solle? Das ist die große Frage. Prompte Reaktionen aus dem konstitutionellen Lager: Dieses Referendum werde es nicht geben. Und hiermit verabschieden wir uns fast schon aus dem Katastrophenblock, es sei denn, jemand will diese Meldung kommentieren, Renate und ja, Luis. Ich würde gerne noch mal natürlich was dazu sagen, gerne, zu dieser Frage. Und ich denke, es ist überhaupt nicht einfach. Jedenfalls, ich spreche mal von meiner Warte aus. Ich bin nicht von hier, ich bin Deutsche. Ich lebe seit vielen Jahren hier, aber ich sehe mich auch nicht als Katalanin. Und ich denke eigentlich, ich finde es besser, es gebe einen anderen Entschluss. Ich finde, das ist sehr festgelegt. Ja? Da steht ja oder nein. Und ich würde es besser finden, wenn es eine Föderation gäbe mit den anderen Regionen innerhalb von Spanien. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Und ich weiß nicht, wie ich mich da bei dieser Fragestellung äußern soll. Vielleicht könnte jemand das von euch erklären. Ich weiß nicht, dürfen wir da überhaupt abstimmen? Wir Giris, die wir weder Spanier noch Katalan sind, werden wir überhaupt gefragt? Ich weiß das wirklich nicht. Das interessiert mich auch nicht, das Thema, ehrlich gesagt. Ja. Also ich lese immer nur die Überschriften zu diesen Geschichten. Ich finde es ein stinklangweiliges Thema. Bei Spanien bleiben oder rausgehen und wenn ja, unter welchen Umständen. Für mich ist die Frage nicht rechts oder links, Madrid oder Barcelona, sondern oben und unten. Wie kriegen wir die da oben weg? Und das muss passieren, sowohl in Spanien wie auch in Katalonien. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Es gab ja dieses Referendum vor ein paar Jahren, dieses, sagen wir mal, Simulacrum eines Referendums, und da habe ich mit abgestimmt. Ich konnte da als Residente, als jemanden, der seinen Wohnsitz in Barcelona hat, abstimmen, und ich nehme an, das wird bei diesem Referendum genauso sein. Menschen, die ihren Wohnsitz hier in Katalonien haben, die können bei diesem Referendum abstimmen. Luis, was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, dass ist egal, ob gemacht wird oder nicht. Für mich ist, dass viele Leute auf die Straße kommen. Das ist sehr wichtig. Also es wird nicht, also müssen wir kämpfen, um eine, heißt, im Deutsch weiß ich nicht, wie das heißt. Frag, die Renate kann übersetzen. Ja, decrecimiento, also ein Abnehmen. Ein Abnehmen. Ein Rückgang. Wir haben die Level überschritten, ne? Also unsere Art von Leben ist total, total falsch. Also das Einzige, was wir machen müssen, ist zurück, dass alle Leute ein Lebenslevel kriegen. Natürlich, das ist eine Utopie. Aber diese Utopie, es ist wichtig, dass die Leute trotzdem nicht zu Hause bleiben, sondern dass auf die Straße gehen. Das ist für mich interessant. Außerdem, ob Katalonien Independenz ist oder nicht. Also die Sache ist wichtig, sehr wichtig, dass das Volk kommt ein bisschen an die Kultur, nicht so viel Fußball, und geht auf die Straße. Das ist wichtig. Zu demonstrieren, ja, klar, und zu zeigen, was eben, nicht, ja, nicht was eben eine, was eine Demokratie sein könnte. Aber ich glaube, ich habe auch Werner gehört und ich bin auch sehr nah dran. Und du hast es auch schon betont, ja, was eben wichtig ist, dass es in Wirklichkeit um ganz andere Sachen geht. Ja, das ist mehr vom Sozialen her gesehen, ja. Ich habe Schüler und ich habe sehr viele Freunde, die sind Independentistas. Und die sagen natürlich immer, in einem separaten, freien Katalonien werden wir das alles viel besser machen. Die erhoffen sich also von einem eigenen katalanischen Staat eine bessere Sozialpolitik, eine bessere Finanzpolitik. Den Menschen wird es besser gehen. Und da gibt es Leute, die glauben daran, und das ist bei manchen wie eine Religion. Was soll man da mit denen diskutieren? Die Diskussion ist geführt, die Argumente sind alle bekannt, es gibt da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, es ist alles gesagt über dieses Thema. Wenn meine Schüler anfangen zu streiten oder mich fragen, bist du für Katalonien oder für Spanien? Und dann sage ich ihnen immer, 50% für Katalonien, 50% für Spanien. Die sind eigentlich wie meine Eltern. Ich will nicht, dass die sich trennen, die sollen zusammenbleiben. Ich bin in diesem Falle das Kind. Ja, das erinnert mich so an die Leute, die damals, weiß nicht mehr genau wann das war, vor 20 Jahren oder so, die so denken, die dann unbedingt eine katalanische Polizei haben wollten, damit wir nicht mehr unter der spanischen Polizei leiden müssen. Und dann hinterher haben sie sich ganz verwundert gefragt, ja, die verprügeln mich ja auch, ja. Also so kommt mir das vor. Ja klar, die Widersprüche sind alle da, die Debatte ist geführt. Ich kenne Leute, die vertreten einen sehr gepflegten und sehr interessanten Diskurs, der wirklich seit über Jahrhunderte geht. Es gibt Leute, die haben so eine Art Jahrhundertgedächtnis. Ich kenne ein älteres Ehepaar, die kommen beide so ein bisschen aus der linkskatholischen antifrankistischen Bewegung und die haben diese gleiche Debatte schon vor 50 Jahren vertreten und die vertreten heute dasselbe und diese Leute respektiere ich natürlich sehr und was soll man diesen Leuten sagen? Das ist ihre Meinung, das ist ihre Politik, die wollen eine Fahne mit nur einem Stern wie Kuba oder Chile und das wäre dann ihr Stern, ein eigenes, freies, katalanisches Land. Wenn man hier debattiert, muss man bedenken, es geht um Gefühle, es ist keine rationelle Debatte mehr. Die Leute haben ihre Gefühle und es ist, als argumentiert ein Barca-Fan mit einem Real Madrid-Fan. Für mich sind die beide gleich, was soll ich sagen? Der Real Madrid-Fan verteidigt sein Trikot und seine Mannschaft und seine Spieler und seine Pokale und was sie alles gewonnen haben und die Barca-Fans genauso. Auf dieser Ebene gibt es kein Weiter mehr. Es gibt jetzt nur noch ein politisches Taktieren der Herrschenden, die versuchen, ihren Profit aus dieser Situation zu ziehen. Und hier wird's gefährlich und so sollte man es vielleicht betrachten. Ich beende offiziell den Katastrophenblock. Es ist kurz vor 12. Es sei denn, du hast da noch was ganz Dringendes. Bueno, dringend ja, weil das schon am Montag losgeht. Also noch Filme. Drei Filme habe ich hier noch, die wir vielleicht erwähnen sollten. Aber vielleicht erstmal ein Stück Musik. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen. Dann bringst du schnell deine Filme und dann müssen wir uns schon verabschieden. Sonst haben wir zu viel erzählt. Zumindest ein Lied. Jo, ab geht's. Du siehst ist nichts als kilometerweißen Strand. Steckst den Strohhalm in den Drink und die Füße in den Sand. Du riechst nach Sonnencreme, denn es ist Sommerwetter und hat 30 Grad im Schatten der grünen Palmenblätter. Hinter dir das Ferienhaus, der Strand menschenleer. Vor dir nur der Horizont und das azurblaue Meer. Die Luft schmeckt nach Salz, du genießt deine Ruhe und trägst schon einen Monat lang keine Jacke, keine Schuhe. Die ganze Gegend hier ist voll mit bildschönen Dingen. Du gehst im Mondlicht spazieren und mit Schildkröten schwimmen. Doch im Paradies, da ist was faul, denn du fliegst in den Urlaub und ich flieg. Es ist eine wunderbare Welt. Guck, was für eine wunderbare Welt. Ja, es ist eine wunderbare Welt. Für dich. Für dich. Es ist eine wunderbare Welt. Guck, was für eine wunderbare Welt. Es ist echt eine wunderbare Welt. Für dich. Yo, armer Meer, du den dicksten Fisch an deiner Angelrute. Das bedeutet Cashflow, Zeit für eine Champagnerdusche. Geht's ums Geschäft, bist du genauer als Atomuhren. Kommst auf den Punkt und lebst ein Leben auf der Überholspur. Du machst nichts Halbes und das Ganze machst du mit Erfolg. Hast den richtigen Riecher, denn was du anfasst, wird zu Gold. Denn wenn du baden gehst, dann höchstens in deinem Whirlpool. Frauen scharst du um dich rum, als castest du eine Girlgroup. Dein Ego riesengroß, du würdest dir selbst genügen. Doch das musst du nicht, denn dir liegt die ganze Welt zu Füßen. Wohnst im Penthouse, mit Blick über die ganze Stadt. Jeder Blinde sieht es gleich. Erde ist zu was gebracht. Du bist der Überflieger und so schnell nicht einzuholen. Überall geht es bergab, doch bei dir geht steil nach oben. Du bist du immer gut gelaunt. Für dich gibt's kein Limit, für mich gibt's. Es ist eine wunderbare Welt. Guck, was für eine wunderbare Welt. Ja, es ist eine wunderbare Welt. Für dich. Für dich. Es ist eine wunderbare Welt. Guck, was für eine wunderbare Welt. Es ist echt eine wunderbare Welt. Und der Mantel von Moncler. Die Rolex, der Gucci-Gürtel und das MacBook Air. Die Mercedes-S-Klasse mit dem Kühlschrank eingebaut. Für dich gibt's tolle Geschenke, für mich gibt's Räucherlachs, Kaviar, Sekt und Rindersteak, ne Schmalznudel und süßer Senf auf den Leberkäse, die Jakobsmuschel, Kürbissuppe und Forelle Blau. Für dich gibt es lecker Essen, für mich gibt's. Es ist eine wunderbare Welt. Guck, was für eine wunderbare Welt. Ja, es ist eine wunderbare Welt. Es ist eine wunderbare Welt. Guck, was für eine wunderbare Welt. Es ist echt eine wunderbare Welt. Für dich. Für dich. Ja, wir müssen raus. Es ist fast schon 12. Werner, tschüss. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Ich muss das drei Filme jetzt auf 1,5 Minuten reduzieren. 1 Minute. Gut. Nächsten Montag in Eli la Clandestina, Passaggio d'Oste March, 14 bis 16, Hannah Arendt. Unbedingt reingehen. Es wäre unverzeihlich, wenn irgendjemand sich diesen Film nicht anguckt. Dann am Mittwoch im Forat della Vergogna, im Casal de Pau della Figuera, Lossa, Dokumentarfilm von einem Franzosen über die Migranten. Und am Freitag auch im Freien und draußen in der Agora, Juan Andrés, Aurora mit Rieretta, La Comunidad von Alex de la Iglesia. Ja, vielen Dank, Werner. Wir sagen tschüss. Tschüss, Renate. Vielen Dank. Alles Gute. Wir bedanken uns bei Detlef und Werner, dass wir hier sein durften. Es war uns eine Freude. Es war uns eine Freude und ich würde das gerne wiederholen. Tschüss, ja. Luis. Vielen Dank. Tschüss. Adeu. Adeu. Tschüss. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben und werden Sie glücklich und hören Sie weiter Kontrabande FM auf 91.4. Tschüss, Agur! Niemandsland. Nein!